Science Fiction als Radiospiel. Gott Barnes, so heißt unser heutiges Science-Fiction-Spiel, das Hermann Motschach geschrieben hat nach einer Idee von Miriam Allen DeFord. Mit ironischer Distanz wird darin ein Naturforscher gezeichnet, der in den Geschöpfen seiner Experimente immer wieder nur menschliche Verhaltensweisen zu erkennen glaubt. Treten Sie ruhig nah ans Gitter, Mr. Fairfield. Sehen Sie sich alles an und lassen Sie sich Zeit. Ich darf mir doch Notizen machen, Mr. Barnes. Aber natürlich, dazu sind Sie herausgekommen, nicht wahr? Danke, Mr. Barnes. Wie nennen Sie diese Tiere? Dürfte man sie unter die Tiere rechnen, so würde ich nicht zögern, sie fast wieder Barnesi zu nennen. Barnesi, natürlich. Es handelt sich ja um Ihre Züchtung, Mr. Barnes. Aber Sie zögern, sie so zu nennen? Allerdings, Mr. Fairfield, ich möchte Ihnen bei der Namengebung nicht vorgreifen. Ihnen? Sie wollen damit sagen, diese Lebewesen würden eines Tages ihre Artbezeichnung selbst bestimmen. Das will ich damit sagen. Aber dann müssen Sie doch... Ich meine... Sie meinen, Sie müssten Intelligenz besitzen? Eben. Was spricht dagegen? Aber Mr. Barnes, es sind doch Insekten. Fangheuschrecken. Sie waren es, Mr. Fairfield, als ich Sie... meine Vorfahren in einem abgelegenen Tal in Suriname entdeckte. Sie waren? Der einzige äußere Unterschied, den ich bemerken kann, ist, dass sie aufrecht auf den Hinterbeinen gehen und die vorderen vier Gliedmaßen wie Arme gebrauchen. Betrachten Sie sich diese Gliedmaßen genauer, Mr. Fairfield. Besonders die Greifwerkzeuge, mit denen sie ausgerüstet sind. Hände. Winzige Hände mit vier Fingern. Von denen einer den drei anderen gegenübergestellt werden kann wie unsere Daumen. Das erlaubt ihnen Greifbewegungen, wie sie in dieser Vollkommenheit bisher nur dem Menschen möglich waren. Mit dem Daumen begann die Zivilisation. Erster Daumen machte den Menschen zum Menschen. Aber dann wären diese Geschöpfe ja... So weit wie der Mensch im Paläozän, vor etwa 50 Millionen Jahren. Man kann von ihnen nicht mehr als von Insekten sprechen. Deshalb nenne ich sie vorläufig meine X-Geschöpfe. Darf ich das schreiben? Es ist Ihr Beruf, zu schreiben, Mr. Fairfield. Wie alt werden Ihre Ex-Geschöpfe? Sie haben eine Lebenserwartung von 4 Jahren. 6 Monate nach Ihrer Geburt sind Sie erwachsen. Demnach könnte man eine X-Generation mit etwa 5/7 Jahren festlegen. Sie sind ein guter Kopfrechner, Mr. Fairfield. Wenn ich Ihnen nun noch verrate, dass mir die Züchtung vor 8 Jahren gelang, wissen Sie auch, in der wievielten Generation meine Geschöpfe nun bereits existieren. In der 12. Ja, aber unter normalen Umständen ist da noch keine besondere Entwicklung zu erwarten. Unter normalen Umständen, Mr. Fairfield. Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie 20 Jahre lang intensiver Bestrahlung ausgesetzt waren. Erstens wurden sie dadurch völlig immun gegen Radioaktivität und könnten unter Bedingungen gedeihen, die für die Menschheit katastrophal wären. Zweitens hat sich ihre Entwicklung dadurch enorm beschleunigt. Hören Sie. Deutliche Ansätze von Artikulation. Das würde bedeuten, dass sie nicht nur in primitiver, lautlicher Kommunikation zueinander stehen, sondern sich regelrecht unterhalten können. Das bedeutet es, Mr. Fairfield. Ihr Gehirn hat sich erstaunlich gut entwickelt und funktioniert ähnlich dem unseren. Die visuelle und verbale Region bedarf zwar noch der Reife, aber die Grundlagen einer zivilisierten Sprache sind vorhanden. Ich kann sie sogar verstehen. Später werde ich den Verstärker einschalten, damit Sie sich überzeugen können. Aber wenn Sie imstande sind zu denken, müssen Sie sich doch auch Gedanken über Ihre Person gemacht haben, Mr. Barnes. Was glauben die, wer Sie sind? Ihr Gott. Tja, Mr. Fairfield, Sie haben bereits das Durchgangsstadium der Religiosität erreicht. Es wird nicht mehr lang dauern, bis Sie die armen, unvorsichtigen Schlauköpfe, die meine Allmacht anzweifeln, auf Scheiterhaufen verbrennen. Das Feuer haben Sie schon entdeckt. Ja, ich wundere mich schon die ganze Zeit über das merkwürdige Flackern da hinten in der Tuffsteinhöhle. Eine Art Sakralraum, wo Sie mir ein immerwährendes Rauchopfer darbringen. Ja, sehen Sie mal, hier vorne, dicht am Gitter, nur vor unseren Füßen. Am besten, Sie gehen dazu in die Hocke. Da liegen 8 oder 9 von diesen Kreaturen in einer Reihe flach am Boden. Das Gesicht im Sand, die Arme hochgereckt. Moment, ich muss das notieren. Was haben die für merkwürdige gelbe Flecke auf den Hinterköpfen? Das sind Abzeichen des geistlichen Standes. Das sind ihre Priester oder Medizinmänner. Und was machen sie da? Mich anbeten, natürlich. Na, hören Sie, hat das nicht schon deutlich liturgischen Charakter? Und wenn ich nicht am Zaun stehe, verehren Sie die kleinen Holzfiguren, die überall im Boden stecken. Sie sollen mich darstellen. Womit schnitzen Sie sie? Mit Erzstückchen, die Sie aus dem Tuffstein buddeln. Aus Erz haben Sie sich übrigens kürzlich Ihre ersten Waffen gebastelt. Jagdwaffen vorerst. Wovon ernähren Sie sich? Ja, von Fleisch und Pflanzen, wie wir auch. Neuerdings unternehmen sie Versuche, Lebensmittel zu speichern. Sie säubern auch schon kleine Teile ihres Terrains und säen Gras. Das wäre der Beginn eines geordneten landwirtschaftlichen Zeitalters. Wie groß ist dieses Terrain übrigens? Ungefähr wie 2 Fußballplätze. Ja, ja, können Sie hinkommen. Die Leute drunten im Ort glauben, ich sei Ornithologe und züchte in meinen Käfig Vögel. Sie halten mich für eine Spinner und lassen mich in Ruhe. Ja, natürlich lebe ich hier unter falschen Namen. Dudley Barnes war für die Welt gestorben, verschollen in den Schluchten von Surinam, bis euer findiger Korrespondent hier auftauchte und sich Verschiedenes zusammenreimte. Er kannte mich wohl aus alten Fotografien? Ein gutes Gedächtnis ist berufswichtig für Zeitungsleute. Wir wunderten uns nur, dass Sie sofort bereit waren, Ihre Anonymität aufzugeben und einen von uns zu empfangen. Einzige Bedingung, der Mann müsse jung und gesund sein. Das sind Sie auch. Aber warum? Alt bin ich selber. Ich verstehe nicht ganz. Das kommt noch. Und um Vorsicht! Berühren Sie nicht die Bodenschiene. Sie steht unter Strom. Die Tür übrigens auch, nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ein paar von meinen X-Geschöpfen ausbrechen, den Weg in die andere Welt finden. Was ist, Mr. Fairfield? Ihre Hände zittern. Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch, doch, Mr. Barnes. Aber es drängen sich mir so viele Fragen auf. Na, heraus damit. Um es gleich zu sagen, Doktor, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe einiges gelesen. Genug, um mir ein ungefähres Bild machen zu können. Wie wollen Sie verhindern, dass die Vermehrung der X-Geschöpfe überhand nimmt? Bis jetzt haben Gitter und Stromschienen Ihnen Grenzen gesetzt. Aber wenn Sie sich so weiterentwickeln, wie Sie voraussagen, werden Sie eines Tages Mittel und Wege finden, die Sperren zu durchbrechen, oder? Insekten legen unzählige Eier. Wie kommt es, dass sie nicht schon heute so zahlreich sind, dass sie auszubrechen versuchen? Naja, das waren viele Fragen auf einmal. Immer der Reihe nach. Was die Vermehrung betrifft, haben Sie recht. Wenn die X-Geschöpfe in Freiheit lebten, hätten sie die Menschheit hinsichtlich der Anzahl längst überflügelt, zumal in unseren gemäßigten Breiten. In den Gebirgstälern von Suriname wirkte die Natur mit ihren harten Lebensbedingungen als Regulativ. An deren Stelle muss hier die Überwachung durch den Menschen treten. Eine Art Geburtenkontrolle. Aber wie führen Sie die durch? Dazu bediene ich mich eines mechanischen Greifarms. Funktioniert wie die Manipulatoren in den Kernforschungslaboratorien. Damit kann man jedes beliebige Exemplar aus dem Käfig holen und nach der Behandlung setzt man es behutsam wieder an seinen Platz zurück. Und wie ist dem Exemplar bei dem ganzen Vorgang zumute? Ungefähr wie dem Elia, als ihn der Himmelswagen abholte. Was glauben Sie, ist da drinnen schon an Mythen entstanden, wenn die wieder zurückgekehrten von ihrem Abenteuer berichteten? Vielleicht verehrt man sie dann als Propheten und Heilige. Aber Doktor, Sie sprechen von Insekten. Mr. Fairfield, ich kann verstehen, dass Ihr Hirn sich weigert, eine schwer fassliche Tatsache zu akzeptieren. Aber meine X-Geschöpfe gehören nicht mehr zu den Insekten. Sie sind fähig zu denken. Und zwar nicht nur kollektiv, sondern individuell. Sie erfüllen alle Voraussetzungen einer intelligenten Rasse. Ich habe sie monatelang im Urzustand studiert, damals in Suriname, als ich meine Begleiter im Stich ließ und verschwand. Ich wusste, dass mich dort in der Wildnis niemand finden würde. So kam es, dass man mich 20 Jahre für tot hielt, bis ihr Korrespondent... Ach, lassen wir das. Ich habe jedenfalls diese Geschöpfe studiert und fand heraus, dass ihre Larven nach 2 Monaten schlüpfen, um sich nach weiteren 2 Monaten zu verpuppen. Ich sehe hier aber keine Kokons. Sie werden von den Weibchen sorgfältig vergraben. Nach 4 Wochen kriecht das flugfertige X-Geschöpf heraus und kann 1 Jahr später Eier legen. Begreifen Sie, was das bedeutet? Ehrlich gesagt, nein. Nun, es bedeutet, dass 3/8 ihres Lebens auf Kindheit und frühe Jugend entfallen. Bei Menschen wären das mehr als 26 Jahre. Mit anderen Worten, die X-Geschöpfe haben eine längere Jugend als wir. Sie sagten ja vorhin, Sie hätten genug gelesen, um mitreden zu können. Gehörte dazu auch einiges von Sir Charles Scott Sherrington? Leider nein. Aber Sie wissen, wer das war? Nobelpreisträger, Biologe. Richtig. Und er hat gesagt, wären dem Menschen ohne Einbuße der arme Flügel gewachsen, so hätten seine Erfahrungen im dreidimensionalen Raum ihm auch ein fähigeres Gehirn gegeben. Seine Entwicklung wäre anders verlaufen. Meine X-Geschöpfe in ihrem Garten Eden, Abkömmlinge von einem Dutzend Adam und Evas, sind auserwählt, Nachfolger des Menschen zu werden. Sie dürften in 30 Jahren ein Entwicklungsstadium erreicht haben, das dem unseren heute entspricht. Nur, dass Ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten dann ungleich größer sind. Wahnsinn. Wissen Sie, was Sie da sagen? Ja. Dass Sie eine neue Rasse heranzüchten, die fähig sein wird, die Menschheit auszurotten. Das wissen Sie also. Und trotzdem... Beruhigen Sie sich, Mr. Fairfield. Wir werden über alle Probleme ausführlich diskutieren. Aber vorher möchte ich Ihnen noch etwas demonstrieren, damit Sie sehen, wie weit die Entwicklung der X-Geschöpfe fortgeschritten ist. Und zwar mit dem Verstärker, von dem ich vorhin sprach. Das ist der kleine Wasserlauf. Dort hinten, neben dem Tafelfelsen. Jetzt geben Sie Acht. Auch bei größeren Menschenansammlungen ist es schwierig, ein einzeln geführtes Gespräch mit dem Telemikro herauszupicken. Sehen Sie die beiden Männchen, die da am Bach entlang spazieren? Keine Ahnung, ob das Männchen oder Weibchen sind. Aber zwei X-Geschöpfe am Bach sehe ich. Ich versuche, sie trennscharf zu kriegen. Sie planen einen Jagdausflug. Die Feierlichkeiten für einige ausgeschlüpfte Larven stehen bevor. Nicht sehr interessant. Ah, hier. Direkt vor uns. Bahnt sich etwas an, was ich leider unterbinden muss. Zwei Weibchen zur Abwechslung? Nein. Ein Liebespaar. Er sagte gerade, dass er sie ihren Eltern abkaufen will, um glücklich mit ihr zusammenzuleben. Na, das geht natürlich nicht, da ich sie für einen Versuch bereits gekennzeichnet habe. Sobald er sie befruchtet hat, muss ich sie wegnehmen und töten. Der arme Kerl. Tja, er wird um sie trauern. Mindestens 2 Tage. Aber die Priester werden ihm schon klar machen, dass es eine Fügung war. Einer von meinen unerforschlichen Ratschlüssen. Ja, lassen wir es gut sein damit vorerst. Kommen Sie, das Essen müsste fertig sein. Noch einen Teller Chili, Mr. Fairfield. Danke, Mr. Barnes. Wirklich nicht. Für Kilo? Quitte la mesa. Adelante. Schweigsame Leute, ihre Diener. Ja, sind Eingeborene vom Rio Braco. Die verstehen kein Wort Englisch. Und Spanisch nur das Allernötigste. Ich dachte zuerst, Sie seien taubstumm. Ja, ich weiß, dass Sie das dachten. Nein, Sie sind nicht taubstumm. Und ich bin nicht verrückt, was Sie ebenfalls dachten. Mr. Barnes. Doch, was dachten Sie? Nur haben Sie Ihr Urteil inzwischen revidiert. Aber ich sehe doch, Sie platzen vor Fragen. Heraus damit, also was wollen Sie wissen? Ja, vor allem, was Sie mit Ihren X-Geschöpfen vorhaben, Mr. Barnes. Nicht die Ausrottung der Menschheit, Mr. Fairfield. Das besorgt die ganz von selbst, wenn nicht heute oder morgen, dann übermorgen. Das Einzige, was sie davor bewahren könnte, wäre ein geistiger Vitaminstoß von Vernunft. Und wer sollte ihr den verpassen? Eines Tages wird irgendein blutiger Narr, hier oder drüben, auf den vielbeschworenen Knopf drücken. Und die Erde wird wieder so sein, wie sie im Devon-Zeitalter war. Die Entwicklung kann noch einmal von vorn beginnen. Das ist eigentlich eine fabelhafte Chance. Falls die Strahlung nicht alles restlos vernichtet hat. Eben um das zu verhindern, habe ich die X-Geschöpfe gezüchtet. Sie sind strahlenresistent. Mag die Menschheit sich vernichten, das zivilisierte Leben auf diesem Planeten wird weitergehen. Auch unter der pilzförmigen Wolke. Rauchen Sie? Wie? Danke, nein. Aber ich darf wohl, ja? Natürlich, natürlich. Also gut, Mr. Barnes, das Furchtbarste einmal angenommen. Es ist doch denkbar, dass Menschen die Katastrophe überleben. In den Stollen aufgelassener Salzbergwerke zum Beispiel. Diese Menschen würden dann Opfer einer neuen Rasse werden, die alle Kontinente überschwemmt und sich grenzenlos vermehrt. Ja, und Sie meinen, weil die X-Geschöpfe grausam sind? Schließlich bleiben sie Fangheuschrecken, also Raubtiere. Zivilisation hin oder her. Darauf bleibt als Antwort nur die Plattitüde, auch der Mensch ist ein Raubtier geblieben, Zivilisation hin und her. Ich wage zu behaupten, dass der Mensch als Selbstvernichter grausamer und dabei dümmer ist als meine X-Geschöpfe, die mit ihrer Grausamkeit nur die eigene Art erhalten. Das heißt also, um auf meine Frage zurückzukommen, dass Ihre X-Geschöpfe die rivalisierende Spezies Mensch, soweit sie nach dem Atomschlag noch anzutreffen ist, auslöschen würde. Aber nein, Mr. Fairfield. Und zwar eben deshalb, weil sie bis dahin einen höheren Zivilisationslevel als den unseren erklommen haben dürften. Ja, wenn nicht tot, was hätten die Überlebenden einer untergegangenen Menschheit dann von ihnen zu erwarten? Anbetende Verehrung, Mr. Fairfield. Ihre Religion sagt ihnen ja, dass die Menschen Götter sind. Und Religionen haben bis jetzt noch alle Kriege und sonstigen Katastrophen überdauert. Geglaubt wird immer. Doktor, wir wollen doch realistisch denken. Das Ende wird plötzlich und ohne Vorwarnung über uns hereinbrechen. Glauben Sie, Sie hätten da noch Zeit, den Käfig zu öffnen, damit Ihre X-Geschöpfe den Weg in die Freiheit finden? Nein, Sie würden eingesperrt bleiben und früher oder später an Übervölkerung zugrunde gehen. Das ist doch längst bedacht, Mr. Fairfield. Wird ein gewisses Maß an Radioaktivität in der Atmosphäre überschritten, öffnet sich der Käfig automatisch. Aber, naja, ich hoffe ja immer noch, dass die Katastrophe sich noch mindestens 30 Jahre Zeit lässt. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Dr. Barnes, aber... Sprechen Sie sich aus, Fairfield. Naja, Sie sind jetzt über 60. 66, genau. Glauben Sie wirklich noch 30 Jahre zu leben? Jetzt kommen wir auf den Punkt. Welchen Punkt, Barnes? Vorhin, drum beim Käfig, wunderten Sie sich, wieso ich mir für dieses Interview einen jungen, gesunden Reporter ausgebeten habe. Erinnern Sie sich? Ja. Sie sagten noch, alt bin ich selber. Eben, Herr Fils, eben. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, 96 zu werden. Vielmehr denke ich daran, mir hier einen Nachfolger heranzuziehen, der später einmal mein Experiment fortführen und mein Vermögen erben wird. Ich habe eine Menge Geld, Fairfield. Allmählich verstehe ich jetzt, warum Sie so schnell einverstanden waren, dass wir Ihre Story bringen. Aber haben Sie sich schon überlegt, wer Ihr Nachfolger sein wird? Aber Fairfield. Ach, wie können Sie noch fragen? Sie natürlich. Lassen Sie die Witze, Doktor. Glauben Sie, ich habe Lust, meine Karriere aufzugeben und alle Freunde zu verlieren, um mich hierher in die Wildnis zurückzuziehen und Ihre super Heuschrecken aufzupäppeln? Ich werde auf der Stelle abreisen und meinen Bericht schreiben. Das werden Sie nicht. Dr. Barnes, was soll denn die Pistole? Haben Sie wirklich angenommen, ich wollte der Welt jetzt schon mein Geheimnis verraten? Meinen Sie, ich wüsste nicht, dass die Regierung sofort eingreifen würde? Meine Geschöpfe würden vernichtet und mich würde man ins Zuchthaus oder in eine Irrenanstalt stecken? Da gehören Sie auch hin. Jedenfalls werden Sie mich nicht festhalten hier. Ihre Diener... Sie verstehen kein Wort von dem, was wir hier sprechen. Außerdem gehorchen Sie nur mir. Bleiben Sie stehen, Fairfield. Ich käme nicht einmal bis zur Garage, geschweige denn hinunter in den Ort. Ich bin ein verdammt guter Schütze, werde im Notfall nicht zögern, Sie zu töten. Setzen Sie sich. Noch etwas. Sollte Ihnen wieder erwarten, die Flucht gelingen, würde ich sofort den Käfig öffnen. Ein Krieg gegen die X-Geschöpfe in Freiheit ist heute schon so gut wie sinnlos. Ihre Zahl wird in wenigen Jahren so groß sein, dass sie die Menschen einfach überrennen. Vielleicht können Sie mich hier eine Weile mit Gewalt festhalten. Aber was nützt Ihnen das schon? Sie können mich nicht zwingen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, das glauben Sie. Ein paar Monate in einer kleinen Zelle werden Ihre Meinung ändern. Sie werden alles tun, was ich von Ihnen verlange, wenn Sie nur ein wenig herumlaufen und sich satt essen dürfen. Sie werden mit Kusshand einwilligen, mir bei meinem einzigartigen Experiment zu assistieren. Und nicht nur das, Sie werden sogar, genau wie ich, überzeugt sein, der Wissenschaft einen Dienst zu erweisen. Und jetzt wollen wir einmal wie vernünftige Männer miteinander reden. Gut, Barnes. Aber lassen Sie mich den Anfang machen. Wenn ich nicht sehr bald in die Redaktion zurückkehre, werden Erkundigungen über meinen Verbleib eingezogen. Sie vergessen unseren Korrespondenten, der Sie hier aufstöberte. Man wird ihn losschicken und er wird nicht aufgeben, ehe er mich gefunden hat. Ich habe Vorsorge getroffen, dass das nicht geschehen wird. Sie müssen zugeben, Barnes, dass die ganze Situation lächerlich ist. Sie sind nicht Frankenstein und ich bin nicht James Bond. Mein Blatt ist wegen der internationalen Lage genauso besorgt wie Sie. Wenn Sie uns überzeugen können, dass man Ihr Experiment besser geheim hält, dann werden wir das auch tun. Sie können uns vertrauen. Ich kenne mindestens ein Dutzend fähige Burschen, die begeistert wären, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Na, wenn schon nicht aus wissenschaftlichem Eifer, dann doch wegen Ihres Geldes. Ah. Und wenn Ihr Blatt entscheidet, dass man mein Experiment besser nicht geheim hält, was dann? Dann lassen wir Ihnen Zeit, hier alles in Ordnung zu bringen und unerkannt zu verschwinden. Ehrenwort. Sie können das auch schriftlich haben, wenn Sie wollen. Das würde bedeuten, dass ich meine Geschöpfe töten muss, und zwar zu einem Zeitpunkt, den Sie bestimmen und nicht ich. Nicht unbedingt. Niemand kann Sie daran hindern, ein paar Exemplare mitzunehmen und irgendwo anders weiterzumachen. Ich bin sehr lang hier allein gewesen. Zwar lese ich viel, aber ich habe nie mit jemandem sprechen können. Vielleicht bin ich ein wenig weltfremd geworden. Ja, vielleicht. Fairfield, wir gehen noch einmal hinauf zum Käfig. Wir müssen uns beeilen, bevor es zu regnen beginnt. Ja, denn im Regen können sie ja nicht fliegen. Ich glaube aber, dass sie mit der Zeit widerstandsfähiger werden, sodass sie sich nicht bei jedem Guss verkriechen müssen. Na, noch schwirren Sie ja ganz unbekümmert herum. Warum versuchen die eigentlich nicht, durch das Gitter zu kommen? Sie haben doch Werkzeuge. Sie wissen ja nicht, dass ein Gitter da ist. Was, Sie wissen es nicht? Das ist doch ein Teil der Welt, in der Sie leben. Aber Sie müssen es doch sehen. Was, auch unsere Sinne nehmen gewisse Realitäten nicht wahr. Sie wissen vielleicht, was Mouche-Volants sind? Ja, so viel ich weiß. Spiegelungen von Fremdkörpern auf der Netzhaut. Richtig. Unser Auge hat sich darauf eingestellt, einfach daran vorbeizusehen. Das bemerkt sie nicht, weil sie es nicht bemerken will. Das ist es. Ach, bitte nehmt sie dort das Fernglas. Muss den Pfeil stärker einstellen. Wollen Sie mit Ihnen sprechen? Oh, ich spreche nie mit Ihnen. Mich interessiert nur, was es mit der Priesteransammlung dort auf sich hat. Seit heute Vormittag sind nach Ihrer Zeitrechnung mehrere Tage vergangen. Sie könnten angefangen haben, sich die gelb bemalten Köpfe darüber zu zerbrechen, warum Ihr Gott sich plötzlich verdoppelt hat. Ach, Sie befürchten so eine Art Schieß mal. Glaubensspaltung. Ach, so schnell geht das nicht. Und wenn ein vorwitziger Pfarrgehilfe eine Lippe riskiert hat? Dann haben sie ihn getötet. Denn in ihren Augen hat er sich der Ketzerei schuldig gemacht. Religionen sind immer konservativ. Aber hören wir rein. Dann wissen wir es genau. Sie sind viel weiter im Denken, als ich angenommen habe. Generationen weiter. Ja, nun müsste eigentlich... Ach, ist schon passiert. Sehen Sie dort. Ja, was ist das, eine Prozession? Das ist ein Überfallkommando von orthodoxen Verfehlt. Ich fürchte, die armen Freidenkler haben nichts zu lachen. Es geht schon los. Grässlich. Mit welcher Brutalität sie ihre Artgenossen zerbeißen. Wir sind Augenzeugen der Inquisition. Entsetzlich. Können Sie denn das nicht abstellen? Nein, wir dürfen nicht. Denn damit würden wir in ihre soziologische Entwicklung eingreifen. Das tun Götter doch nie. Wo dergleichen hier behauptet wurde, war es Lüge oder Irrtum oder beides. Sie müssen diese Periode durchmachen, um die nächste Stufe zu erreichen. Genauso wie wir es auch mussten. Dann schalten Sie wenigstens den Verstärker ab. Ich kann das nicht hören. Ja, ja, ja, wie Sie wollen. Aber unnötig. Es fängt ja an zu regnen. Und da verkriechen Sie sich so schnell wie möglich. Mit nassen Flügeln können Sie nicht fliegen. Könnte ich nicht eines der Geschöpfe aus der Nähe betrachten? Die Reichweite des Greifarms langt nicht. Nein, nein, nicht geht. Ja, könnten Sie nicht das Gatter öffnen und eines herausholen, bevor Sie völlig in den Höhlen verschwunden sind? Och, ich öffne das Gatter nie ohne den Strom einzuschalten. Und bei dem Regen kann es ja leicht passieren, dass ein elektrischer Schlag mich tötet. Darauf hatten Sie es abgesehen, Fairfield. Aber Barnes, wo denken Sie hin? Hm. Naja, schon gut. Geben Sie mir das tragbare Fanggerät. Danke. Ja, ja, treten Sie vom Gitter zurück. So weit wie möglich. Ich denke, der Strom ist abgeschaltet. Es geht mir nicht um Ihre werte Haut, Fairfield, sondern um meine. Könnte ja sein, dass Sie auf den Gedanken kommen, hinter mir das Gatter zuzuschlagen. Okay, Barnes. Ist das weit genug? Ja, wenn Sie sich nicht von der Stelle rühren. So, jetzt gehe ich rein. Ich werde Ihnen ein älteres Männchen aussuchen. Das dort drüben. Ist Ihnen das recht? Um Sonderwünsche äußern zu können, bin ich noch zu neu hier, ja, Barnes. Wird sich ändern. Nein. Ich hab's gleich. Barnes! Bleiben Sie, wo Sie sind, Fairfield. Ja, aber hören Sie! Keinen Schritt näher, Fairfield. Barnes, ein paar von Ihren verdammten kleinen Bestien sind aus dem Käfig raus. Was? Hol Sie der Teufel, Fairfield. Ihretwegen habe ich das Gatter offen stehen lassen. Und der Strom, verdammter Souvenir, der Strom war aus wegen dem Regen. Ach. Ja, wo sind Sie? Reden Sie schon, Mensch, wo sind Sie hin? Ich weiß doch nicht. Dort entlang, wo die Büsche stehen. Wir müssen Sie finden. Wie viele waren es? Fünf, vielleicht sechs. Sechs. Verdammt. Ein einziges Weibchen darunter und das ist das Ende der Menschheit. Wo sind Sie denn? Wir müssen Sie wiederfinden. Verstehen Sie doch nicht rum, suchen Sie in den Büschen. Wir dürfen noch nicht. Sie haben doch von einem Mittel erzählt, sie zu vernichten. Warum wenden wir es jetzt nicht an? Ja, weil es Gas ist. Wenn ich das in der Nähe des Käfigs einsetze, töte ich sie alle. Und selbst dann kann ich nicht sicher sein, dass ich alle Flüchtlinge erwische. Es hat keinen Zweck. Verdammt. Still! Seien Sie doch still, Barnes. Was? Hören Sie das nicht? Was? Hier? Direkt vor uns im Gras. Tatsächlich. Sehen Sie, Barnes. Da. Eins von Ihren verdammten... Sehen Sie. Es kommt heraus. Das ist ein Priester. Sehen Sie den gelben Kopfblech? Er kriecht auf Sie zu. Er wirft sich aufs Gesicht, streckt die Arme hoch. Er spricht zu mir. Was sagt er? Er bittet um Absolution. Es sei nicht seine Absicht gewesen, in die andere Welt einzugehen. Wenn ich befehle, wird er die anderen finden und zurückführen. Er wird ihnen sagen, dass der Regen eine Strafe war. Eine Strafe für die Insubordination einiger Ketzer. Die etwas mit meinem Erscheinen zu tun hat, nicht wahr? Ja. Sie deuten es als einen Beweis meiner Liebe zu Ihnen, dass ich Ihnen einen zweiten von meiner Art mitbrachte. Er ist der Oberpriester. Er sagt, die anderen gehorchen ihm. Hoffentlich findet er sie. Naja, sie können ja auch nicht weit sein. Er signalisiert ihnen seinen Willen. Gebe der Himmel, dass sie kirchenhörig sind. Was tun wir jetzt? Mein Herz ist nicht mehr das Beste. Da! Sehen Sie, Barnes. Sie kommen. Tatsächlich. Eins hinter dem anderen. Der Priester vorweg. Er hat sie zur Raison gebracht. Ich müsste mich untersuchen lassen. Nein, doch mein Herz, das er hat. Aber ich habe keine Zeit. Und dabei ist er so wichtig. Denn das Gatter hat eine Sicherungsvorrichtung. Ein Empfangsgerät für meine Herztöne. Wenn ich sterbe, öffnet sich der Käfig. Was? Sie müssen also dafür sorgen, dass man mir hilft. Wenn mir etwas zustößt, ich habe verstanden. Verlassen Sie sich auf mich, Barnes. Ich weiß jetzt, dass Sie die Bedingungen stellen können. Ich werde wohl Ihr Erbe antreten müssen. Ja. Na, dann kommen Sie. Vielleicht gibt es noch einen Schauer. Ich wünsche es uns nicht und auch die Leute im Tal kämen um ihren Spaß. Eine fromme Gegentier. Fromm. Wissen Sie? Für heute ist ein Flurumgang geplant. Ach, die Luft ist klar. Man kann es bis zu uns heraufhören. Was haben Sie, Fairfield? Sie hörten das Science-Fiction-Spiel Gott Barnes. Manuskript Hermann Motschach. Franz Kutschera war der Mr. Barnes und Albert Weilguni der Journalist Fairfield. Ton und Schnitt Jochen Brandhoff und Anna Heidemann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.